damals aus Regal. Doch ich habe ein Hobby, das ist ziemlich brutal. Ich werfe gern Steine auf alte und Leute. Und manchmal ziemlich sinnlos auch einfach in die Meute. Ich packe mir mein Arsenal in massive Steine. Große Brocken, kleine Brocken, alles packe ich ein. Such hässliche Menschen, Ziele genau. Werfe auf alles, auf Mann oder Frau. Mein Name ist Siegfried, ich werfe den Stein. Komm, meine Schießbude, ich lade dich ein. Siegfried! Siegfried! Siegfried! Siegfried! In der Stadt! Wenn ich dort ankomme, wird schon gerannt. Ich nehme den Stein, langsam und still. Und diesen werfe ich, wohin ich will. Boom! Headshot voll in dein Gesicht. Fällst du schon um, kleiner Wicht. Cool, mein Siegfried, du bist echt krank. Ich hab auch nicht alle Tassen im Schrank. Was ich werfe, ist egal, Hauptsache fest und hart. Doch am liebsten hab ich im Backstein parat. Doch Quatsch und Onyx blieben ziemlich gut. Am besten fliegen sie gegen Menschen mit Hut. Kalkstein ist echt gut gegen Frauen. Doch seitdem ein Stein kannst du voll in die Tonne hauen. Ein paar Mal Blöcke gepumpt, so ein Teil. Haben die beste Flugbahn, die fliegen gegen Stein. Granitschmelzer werfen hab ich im Blut. Ich kann nicht viel, doch das kann ich gut. Granitschmelzer werfen hab ich im Blut. Ich kann nicht viel, doch das kann ich gut. Mein Name ist Siegfried, ich werfe den Stein. Komm, meine Schießbude, ich lade dich ein. Mein Name ist Siegfried, ich werfe den Stein. Komm, meine Schießbude, ich lade dich ein. Siegfried, Siegfried, Siegfried, Siegfried, Siegfried. Stein.